auch in die Gräben. Er tat die Hand auf ihre Brust. Er tat die Hand auf ihre Brust und seufzte: Ach, mein Leben. Der Mond sah hin und sah erstaunt: Was machen da die Beten? Da wog die Bienen summen und stehen die wilden Blumen. Oh, verdammt! Hab ich schon zum nächsten Mal geschnitten. Das Wasser zum Rasieren ist eiskalt. Ich zieh das aus, so sagte sie. Du ruinierst die Spitzen. Da bog die Bienen. Das scheiß Rasierwasser ist eiskalt. Hörst du, Frau? Hey! Das scheiß Rasierwasser ist eiskalt. Da ist noch Feuer genug im Herd. Mach's warm. War viel zu tun. Ha? Da bog die Bienen. Und wir so viel zu tun, dass ich nicht lache. Ha, ha. Was weißt du schon, was ich zu tun habe? Ha, ich kenne alles, was hier zu tun ist, mindestens dreimal hintereinander. Und wenn es fertig wäre, da würde ich seufzen. Ach, das soll schon alles gewesen sein? Hättest du bloß halb so viel zu tun. Am Ende vom Abend könnte man dich tot aus den Trümmern ziehen. Was? Mich? Ja, dich. Bist du sicher? Hä? Bin ich. Hätte ich bloß halb so viel zu tun? Hä? Und danach weniger. Könnte man mich aus den Trümmern ziehen? Mitten raus. Tot. Wie ein Räumops. Ich sag dir dauernd, tausch mit mir. Bloß paar Stunden, aber das willst du nicht. Ich werde dir zeigen, was du hier für Lenz hast, wo ich schwitze auf dem Acker draußen. Geh los und mähe die Wiese fertig. Die Wiese reicht, wenn sie morgen gemacht wird. Dazu brauchst du bloß eine halbe Stunde und es ist noch Licht genug im Himmel. Warum lässt du mich nicht tun, was im Haus zu tun ist? Und du gehst los und mähst die Wiese. Wieso tust du das nicht? Tust du das nicht? Tust das nicht! Tust das nicht! Eine Qual, dich zu sehen. Eine Qual, dich zu hören. Eine Qual. Eine Qual, um dich rum zu sein. Geh und mähe die Wiese. Blablablablablablab. Bitte. Ich möchte bloß mal sehen, wie du machst, was im Haus zu tun ist. Möchte ich bloß mal sehen. Was ist denn da großartig zu tun im Haus, hä? Kannst du mir das vielleicht mal sagen? Da ist Schwein und Kalb und Hühner füttern und verpflegen und versorgen. Da ist Bügeln und Waschen und Kochen und Nähen zu tun. Da ist... Nähen! Und bloß ein Knopf an mir dran, vorne und hinten. Reines Wunder, dass die Hosen noch halten. Noch ein Wort, ja? Und ich geh und mäh die Wiese. Da sieh zu, wie du mit der Hausarbeit fertig wirst. Hau doch ab, Mensch. Und ich zeig dir, wie die Arbeit eines Hauses getan wird. Das möchte ich bloß mal sehen. Hau ab, und ich zeig dir und deinem ganzen Geschlecht, wie die Arbeit eines Hauses getan wird. Ruhig getan, flink getan und ohne einen Muck Aufhebens getan. Da. Zieh mein Kittel an. Und ich geh und mäh die Wiese. Na los, rein da! Zeig der Welt und deiner armen Frau, was du für Wunder vollbringst unter einer Frauenschutz. Oh, ich wär schon fertig damit. Denkst du vielleicht, ich wär damit nicht fertig? Und lass du mir nicht diese Alice Lennigan hier reinlässt, wenn ich weg bin. Verstanden? Ach, was für eine Alice Lennigan? Was für eine Alice Lennigan? Die Alice Lennigan, mit der ich dich gestern erwischt habe, als du die Wiese mähen solltest. Oh, die Alice Lennigan, die immer stichelt. Du sollst mich sticheln, wegen dem bisschen, was ich zu tun habe im Haus. Die Alice Lennigan, die dir den Floh ins Ohr gesetzt hat. Wenn du ein bisschen schmaler um Bauch rum wärst, dann wärst du ein Kapferlier. Ich kümmere mich. Die Alice Lennigan, die dich dazu bringt, dass du Körpertraining treibst. Die Alice Lennigan, die hart auf die 50 geht und sich auftakelt, als wäre sie 16. Schiebt der Titten raus, wenn sie kommt, und reibt den Arsch raus, wenn sie geht. Wie die Lilly von Schlotterli zum Männerfang. Das ist die Alice Lennigan, die ich meine. Ich kümmere mich nicht um Alice Lennigan. Ich hab dich gesehen, als du gedacht hast, ich schlaf nackig bei Körperübung vorm Spiegel. Und alles wegen Alice Lennigan. Und vielleicht weißt du nicht, dass sie einen Gör hat, den niemals ein Vater über den Kopf strich. Mensch, hau ab jetzt. Und ich zeig dir, wie die Arbeit eines Hauses getan wird. Und ich sag dir, es ist eine gefährliche Sache, Alice Lennigan die Hand geben, selbst wenn sie einem vom Priester vorgestellt wird. Einmal kommt der Tag, wo du einsiehst, dass sie Kletteraffen macht aus dir und diesem anderen blödian Barry Darrell, der so kurzsichtig ist, dass er den Himmel nicht sieht, außer wenn der Mond drin steht. Au. Wiedersehen. Ich gehe jetzt und wollen wir sehen, wie du die Arbeit des Hauses tust. Heil und Sieg. Und merk dir, das ist nur der Anfang vom Lied. Hoffentlich ist nicht das Ende. Und dass wenigstens die vier Wände noch stehen, wenn ich zurückkomme. Oh. Wiesemähen. Sollst du auf ihrer Blödheit auslöffeln. Wiesemähen. Wiesemähen. Spät ist es denn überhaupt? Das kann doch nicht sein. Die Alte noch wieder vergessen, den Wecker zu stellen. Nanu, verflixt. Hoffentlich merkst du das nicht gleich. Wo hat denn die Alte wieder die Flasche hingestellt? Spitzen den Körper nur am Schultergürtel und an den Fersen ab. Ja. Wir heben das Becken an und machen damit kreisende Bewegungen. Ja. Bitte sehr, Becken anheben und jetzt kreisende Bewegungen. Kreisen und kreisen. Das ist zu schnell. Und viel zu schnell. Und senken. Jetzt wollen wir unsere Rückenmuskulatur treffen. Ja, das ginge. Wir legen uns ausgestreckt auf den Bauch. Ja. Strecken die Arme weit nach vorn. Oh. Auf dem Boden. Ist dir vielleicht nicht gut? Ach Quatsch! Siehst du nicht, was ich mache? Nimm die Brille ab und guck besser hin. Ich halte mich leicht und gelenkig. Das ist es, was ich mache. Der Rhythmus ist viel zu langsam, Mensch. Du stimmst überhaupt nicht richtig zu den Bewegungen, Mensch. Also der Regler, der muss verrutscht sein. Mach mal drehen auf mittleres Tempo und dann runter mit dir und dann. Los, da wird getunt. Was ist denn nur mit dem Prolog und das Lied spielen, was wir bei einem Rathauskonzert singen sollen? Ich hab extra meine Gitarre mit. Runter mit dir. Und erst mal ein paar Minuten Sport. Desto besser singen wir dann beide. Hab ich noch nie zur Musik. Ich war lange nicht in Fühlung mit dem Metrum. Ach, mit Musik ist es leichter, Mensch. Los, stell das Grammophon richtig ein. Wo rennst du denn hin? Weiter links. Mensch, hast du vergessen, deine Brille zu putzen? Oh, das ist doch die Nähmaschine, du Idiot. Weiter links. Ja, gut so. Gut so. Und jetzt her mit dir. Hab ein Auge auf mich und mach, wenn ich mach. Na gut. Hey. Was sammelst du denn da rum? Mach doch mal, Mensch, merkst du nicht, dass da was faul ist? Nee. Was ist faul? Was ist faul? Du verknotest dich vor lauter Tempo. Das ist faul. Du hast den Regler vom Grammophon ganz reingequetscht. Ach, schnell. So macht man das. Und nun los. Aua! Aua! Jetzt hast du mich in die Seite getreten, du fledermausäugiges Rhinoceros. Pass da auf! Ach, du warst das eben. Sieh doch zu, dass du den Rhythmus hältst, Mensch. Das ist ein Dreivierteltakt, Mensch. Senken. Da. Hoch und senken. Du bist viel zu schnell. Bin ich nicht? Bin genau auf den Punkt. Genau auf den Punkt. Jedes Mal. Genau auf den Punkt. Wie kommt es denn, dass du nicht mit mir konform bist, wenn du genau auf den Punkt bist? Ich bin jedes Mal auf die Sekunde genau. Du bist ja auf jeden Schlag einen Takt verpasst. Ich verpassen, weil ich zusehen muss, wie ich dich in Balance und Rhythmus kriege. Darum verpasse ich ihn. Aber mir scheint, das ist bloß Zeitverschwendung. Ich tue jedenfalls mein Bestes. Ja, ja, dein Bestes ist meilenweit hinter den Anforderungen. Steh auf, wenn wir machen lieber das Lied. Hast du gesehen? Bin ganz schön in Form zur Zeit. Klar. Ausgesehen hat's, als wenn unser Schwein ein Wiener Walzer im Marschrhythmus tanzt. Und jetzt schnappst du dir deine Gitarre und stimmst sie anständig. Und ich gehe und hol meine Posaune. Wo hab ich denn jetzt bloß vorhin meine Gitarre? Meine Gitarre! Vorsicht, Barry. Ah, da ist sie, ja. Komm, stell dich hierher. So. Und jetzt gehen wir im Halbkreis vor und dann ist die Verbeugung. Weißt du noch? Na klar. Fertig? Ja. Und los! Aua! Oh. Also da stimmt was nicht. Wir gehen doch nicht die gleiche Richtung bloß. Natürlich stimmt was nicht. Natürlich gehen wir nicht die gleiche Richtung. Ist doch mein Reden andauernd. Menschenskind, kannst du dich denn an rein gar nicht mehr erinnern? Wieso? Du bist immer nach links gegangen. Ich erinnere mich klar und deutlich, ich war mal rechts gegangen. Du bist immer nach links gegangen, Barry, links. Nee, stimmt nicht. Ich war rechts, du warst links. Himmel, Herrgott, noch mal. Jetzt nimm aber mal deine Gedanken zusammen. Du bist schon immer links gewesen. Ich war schon immer rechts, du warst links. Sei doch nicht so ein verdammter Egoist, Barry. Ich bin kein Egoist, ich war rechts. Also gut. Denk mal jetzt einen Moment nach und entschließ dich. Willst du nur nach links oder willst du nach rechts? Ach, links, rechts, scheißegal. Dann links. Fertig? Klar. Los. Jetzt Verbeugung und Mensch, Barry, du fängst an. Am Abend war's ein junger Mann, eine junge Maid, sie gingen. Da, wo die Bienen summen und stehen die wilden Blumen. Sie sagt, ach, wollen wir sitzen hier und wollen uns bezwingen. Da, wo die Bienen summen und stehen die wilden Blumen. Sagt, ach, wollen wir denken, tief Gedanken, die erheben, wie alles lebt und hat sein Hack und geht doch in die Gräben. Er tat die Hand auf ihre Brust und seufzte, ach, das Leben. Da, wo die Blumen summen, und stehen die wilden Bienen. Nochmal probieren. Alter, die Klappe, Mensch! Ach ja, ich muss mich ranhalten. Wieso? Hausarbeit. Ich hab gefragt, ob sie sich traut, und da hat sie mir die Hausarbeit gelassen, währenddem sie die Wiese mäht. Wenn sie zurückkommt und ist nicht fertig, na dann gut Nacht mit meinem Status. Verdammt, wo soll man hier bloß anfangen? Wo ist vorne? Wo ist hinten? Was ist oben? Was ist unten? Nimm's gelassen, Derry, nimm's gelassen. Nimm's gelassen, Derry. Und die Zeit rast. Ich kann mich schließlich nicht auf den Stuhl stellen und zur Sonne sagen, steh still da über der Wiese, wo die alte Armeen ist. Kann ich mir verdammt vorstellen. Aber du wirst die Dinge nicht befördern, wenn du hier rumrast wie ein Irrer. Dinge befördern? Dir scheint nicht einzuleuchten. Machst du die Sachen schnell, sind die Sachen schnell gemacht. Dinge befördern? Wenn ich rumlungere und zuguck, wie du auf dem Buckel liegst und mit den Beinen strampelst, das ist wohl eine Art, die Dinge zu befördern. Und wenn ich zuhöre, wie du seltsame Töne aus einer Gitarre zupfst und schweinische Lieder grölst, das ist wohl auch eine Art, die Dinge zu befördern. Ha? Du hast mich selber dazu angestiftet. Ich dich angestiftet. Beriderl, hast du schon mal was von übler Nachrede gehört? Etwa nicht? Du bist hier reinstolziert wie ein Troubadour mit der Gitarre unterm Arm, nicht? Klar, aber... Und hast dein Lied gegrölt. Ja, aber... Als du hier reingewalzt bist, war ich gerade bei Körpertraining. Ja? Weiß ich selber, aber trotzdem... Und du hast dich auf den Boden gehauen und hast dich total verknäult, als du probiert hast, oder nicht? Moment mal. Also, ich lass die Unterhaltung nicht in der Debatte ausarten. Ich muss mich nämlich ranhalten. Wenn du hier weiter rumstehen und quasseln willst, ohne mir zu helfen, dann hau ab und lass mich tun, was zu tun ist und... Zwar ruhig und ordentlich. Natürlich helfe ich mit. Hab bloß auf der Einladung gewartet. Wie spät ist denn das überhaupt? Meine Zwiebel sagt, 8:55. Ach, da ist ja unser Wecker stehen geblieben. Sieht der Alten ähnlich, hat vergessen ihn aufzuziehen. Dreh den Schlüssel ein paar Mal rum, Barry, und stell ihn auf 8:55. Ich mach mir hier inzwischen halt den Abwasch. Ja, wo ist denn das? Das tut der Denk. Es steht auf dem Regal, 1,5 Meter vor deiner Nase, Mensch. Ja, da. Ja, ich hab ihn. Das war die Keksdose. Ach, ja, hier. Das war aber wirklich schwer zu finden. Na, endlich. Der Schlüssel klemmt. Hast du das Dreckding kaputt gekriegt, was? Hab kaum angefasst. Und guck dir fast eine halbe Stunde lang zu, wie du krampfhaft dran zerrst und kurbelst. Das zeigt her. Doch, kaum angefasst. Total im Arsch ist er. Kaum angefasst. In Gottes Namen, sieh dich gefälligst ein bisschen vor, wenn du in diesem Haus mit was hantierst. Du musst ja Hände haben wie Gorilla, Mensch. Tut mir aufrichtig. Ach, kaum angefasst. Hier, komm her und trockne ab, was ich wasche. Stell das Zeug da auf den Tisch. Wo? Hier? Ja, nein! Mensch, pass doch auf, du stellst ja die Kanne nicht auf den Tisch, du stellst sie ja in die Luft. Ja. Mach dir bloß nicht gleich in die Hosen, ich lass schon nicht fallen. Kaum zu sehen, ich bin da auf dem Boden. Wenn ich dich an mir ranlassen würde, würden sie uns bald unter sich begraben. Du bist doch ein elendes... Verdammt, was stinkt denn hier so erbärmlich? Das wirst du sicher selbst gewesen sein. Halt's Maul, was ist denn das bloß? Ach, die scheiß Schweinekartoffeln. Das Wasser ist total verkocht. Zugenäht. Auch das noch. Hör zu. Setz dich da in die Ecke. Tu nichts. Sag nichts und fass nichts an, wenn ich jetzt gehe und den Schwein die Kartoffeln schütt. Wenn ich könnte, würde ich einen Sicherheitszaun um dich rumziehen. Verdammt ist das heiß. Hast du mich verstanden? Ja, ja. Oh Gott, jetzt ist der Stall eingestürzt. Barry? Ist dir was passiert? Hol mir was Kaltes, Mensch. Hol mir was Kaltes, Mensch. Schieb mir es ins Genick rein. Schnell. Beeil dich. Ich leg mich am besten hier flach auf den Boden. Hilf mir, Barry. Ja, was zum Teufel hast du dir getan? Ich hab mich nicht genug gebückt, als ich rein bin. Und dann bin ich, oh Gott, ich glaube, ich verblute. Bin da derartig mit der Nase gegen den Querbalken geknallt. Hol mir was Kaltes, Mensch, und schieb mir's rein. Ins Genick, dass das Blut auffährt. Streck die Nase so hoch, wie du kannst. Tu ich, ja. Ja, ich weiß, auch nicht, wo ich was Kaltes herkriegen soll, um dir es reinzuschieben. Ich wusste ja, dass so ein Rumrasen die Dinge nicht befördert. Perry, Junge, wenn du mich nicht auf dem Gewissen haben willst, dann nimm dich zusammen und tu was. Hier ist höchste Alarmstufe. Ein kleines Stück Eis. Und vielleicht wäre jetzt genau das Richtige, denke ich. Ein kleines Stück Eis. Du kannst mir vielleicht sagen, wo du jetzt ein kleines Stück Eis herkriegen willst. Und selbst wenn wir es hätten, wir würden das unter dem Genick festmachen. Hä? Na sag schon, wo willst du jetzt ein Stück Eis herkriegen? Ja, wie zum Teufel soll ich wissen, wo ich es herkriegen soll? Erwartest du von mir, dass ich hier liegen bleibe, bis der Winter kommt? Barry, ich glaube, ich verblute. Ich bin nicht mehr lange. Dazu fehle ich meine Nadel in die Luft zu strecken. Such mir was Kaltes, Barry. Ich bitte dich. Ich bin ja schon dabei. Kannst du nicht finden. Ich kann nicht sehen. Lauf ins Zimmer. Hinten. Und hol den Schlüssel vom großen Schuppen. Hängt an der Wand über dem Kamin. Nimm's. Das andere Ende vom Zimmer. Nein, Mensch. Hast du ihn? Stockdunkel hier drin. Wo ist denn der Knipser? Das Blut rauscht gleich wieder los. Den Augenblick, wo ich sitze, gibt kein Knipser in dem Zimmer. Wir können nicht in jeder Zimmerecke Knipser haben, bloß dir zu gefallen. Du brauchst dich doch bloß längs die Zimmerwand bewegen. Bis du am Kamin bist, dann wisch mit der Hand über dem Kaminsims die Wand lang, bis du merkst, der Schlüssel hängt da. Die Zimmerwand bis zum Kamin und dann die Wand. Was hat er denn jetzt gemacht? Oh Gott, was hat er gemacht? Was hast du jetzt gemacht? Nicht weiter. Der Wäscheständer ist umgekehrt. Nicht weiter. Klang aber wie eine verdammte Masche Porzellanzeug. Du bist das Worte Mensch. Wenn du nicht angekettet bist, reißt du alles im Haus auseinander. Komm bloß her, du, sonst kriegst du doch das Haus zum Einsturz. Aber meine Augen sind an das Dunkel gewöhnt jetzt. Ich sehe was. Halt aus, Barry, ich hole den Schlüssel. Oh, Barry, mir wird schon wieder ganz grün vor Augen. Wer weiß, ob ich... Oh, Barry, sag mir endlich, glaubst du, dass ich durchkomme? Wenn das Blut nicht aufhört, dann... Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hol dir deinen scheiß Schlüssel selber. Was sprichst du da, mein Freund? Wollen wir ein Tuch oder was, dass ich mir die Wunde verbinde? Hol dir deinen scheiß Schlüssel selber. Ich hätte beinahe mich abgeschlachtet wegen dir, Rindvieh. Warum steckst du denn die Rasierklingen nicht an einen sicheren Ort, statt sie haufenweise auf dem Kaminsims liegen zu lassen? Oh Gott. Wieso schickst du mir in meiner letzten Stunde, wo ich Hilfe brauche und fast kein Blut mehr in meinen Adern ist, die Hilfe von dem Halbblinden, der nichts macht wie Schaden und Verwüstung? Weißt du, dass ich nahe dran war, mir die Finger abzumähen mit deinen scheiß Rasierklingen? Guck mal da, na, nur guck mal. Der eine, der sieht aus, als ob er bloß noch an einem dünnen Faden Fleisch hängt. Wie soll ich denn jetzt jemals wieder meine Gitarre spielen? Du würdest besser spielen, wenn alle Finger ab wären. Da, halte mal fest und hilf mir, meine Wunden verbinden. Du tust dem blöden Finger eine gewaltige Ehre an. Wenn du das eine Wunde nennst. Ich werde dir jetzt damit nicht mehr viel helfen können, Darry. Ist vielleicht auch besser so. Da geht hier nicht mehr so viel kaputt. Mach mal, Barry, und guck nach der Kuh. Ob sie noch hinten auf der Hausböschung ist. Ja. Ich glaube, ich höre sie das Gras zupfen. Aber Barry, ist vielleicht nicht gut, sie da zu lassen, wo es doch nur duster wird. Ich kann noch nicht machen, ehe nicht das Blut aufhört. Ach, Bruder. Jetzt wäre ich doch beinahe hier über irgendwas ausgeglitscht. Ach, da hast du die ganzen Kartoffeln hier reingetrampelt. Kannst du nicht einen Besen nehmen und sie in die Ecke kehren? Ja. Und sie nicht noch mehr zertrampeln? Du siehst ja, wie mir geht. Ist es schon besser? Es hat jetzt beinahe aufgehört. Aber ich muss mich verdammt vorsehen. Oh. Oh, was war denn das? Was das war? Siehst du nicht, Mensch, dass du den Stiel von dem Besen durchs Fenster stakst? Komisch. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich dagegen gekommen bin. Aber es ist ein Loch drin. Da hast du vollkommen recht. Nee, das sieht ja ähnlich, du Rindvieh, dass du es nicht merkst. Loch drin. Natürlich ist ein Loch drin. Ein mächtiger Gott. Ich habe einen Würgeengel im Haus. Naja, hat sicher keinen Zweck, das lange anzugucken. Komm her. Komm her, Mensch. Es wird immer später und ich muss jetzt endlich anfangen, mich ranzuhalten. Das Blut fließt jetzt nicht mehr so stark. Willst du nicht lieber die Kuh einstallen, bevor du was anderes machst? Muss ich nicht erst den Kuhstall ausmisten, ehe ich sie einstall? Komm her und hilf mir auf die Beine. Hoffentlich wird mir nicht gleich wieder schwindeln. Wegen dem hohen Blutverlust. Na geht's. Mit deinen blöden Turnübungen und Gesinge und deiner Gabe, die Dinge zu befördern, bin ich kein bisschen vorwärts gekommen mit meinen häuslichen Pflichten. Hab jetzt keine Zeit, ihr das Futter zu geben. Soll sie sich holen, was sie braucht, hinten auf der Hausböschung. Aber mal angenommen, die wandert zu nah an die Böschung ran und fliegt runter. Was denn denn? Was denn? Keine Ahnung, was denn? Na, kannst du denn nicht an was anbinden? Mensch, da ist nichts zum Anbinden. Gar nicht? Nee. Also ich nehme Vorschlaghammer und klopf dich als Pfahl in die Erde. Und wenn du nun Strick durch einen Schornstein durchziehst und an was anbindest hier drinne? Sag mal, hat dich deine Mutter, als du noch ein Kind warst, zu heiß ge... An was anbinden? Hier drinne? Ist eigentlich gar nicht so eine üble Idee. Hätte ich längst selber drauf kommen müssen. Draußen ist ein Strick. Ich schlag ihr ein Ende um den Hals, lass das andere Ende durch einen Schornstein runter und binde es an einen Stuhl. Ja. Warte eine Sekunde hier. Wenn der Strick runterkommt, nimmst du ihn. Man bloß die Flasche wieder versteckt. Ah. Ja, bildet sich doch tatsächlich ein, ich würde sie nicht finden. Fest, ich bin ja schon da. So, wir ziehen den Strick zusammen, Zeug. Hau! Ruck! Hau! Ruck! Hau! Ruck! So, geschafft. Die Kuh zieht nicht mehr. Warte, ich bin den Strick hier am Stuhl fest. So, fertig. Du kannst loslassen. War ein hartes Stück Arbeit. Oh. Stellst du den Stuhl ans andere Zimmerende und wenn die Kuh zu nah an die Böschung geht, sehen wir, wie der Stuhl durchs Zimmer rutscht. Genau. Jetzt fängst du endlich an, deinen Kopf zu gebrauchen. Berg, mein Junge. Nun können wir endlich loslegen und klar Schiff machen, bis der Alte wieder eintrudelt. Knipst du mal das Licht an. Es ist schon ziemlich schummrig geworden. Wo? Na Mensch, du brauchst dich da bloß umzudrehen. Dann hast du einen Knipser genau vor der Nase. Aha. Na dann los doch. Was fummelst denn da? Ja, es geht nicht. Was heißt es geht nicht? Kommt kein Licht. Ach was, lass mich mal ran. Tatsächlich ist sicher wieder die Scheißbirne durchgeschmort. Irgendwo müsste doch noch eine sein. Stell dir mal inzwischen einen Stuhl auf den Tisch. Mhm. Währenddem ich die Birne suche und stell den Tisch unter die Lampe, dass ich dann draufklettern kann. Wo ist denn bloß das verdammte Ding? Ich weiß genau, ich habe die Birne hier reingelegt. Aber natürlich findet sie die alte und räumt sie an einem ganz anderen Platz. Sieht er wieder mal ähnlich. Sag mal, musst du ausgerechnet den Stuhl nehmen, wo die Kuh angebunden ist? Ach, der war das. Die Kuh ist aber ganz friedlich jetzt. Ach, da ist ja das Scheißding. Steht der Stuhl auch stabil? Wie ein Hauklotz. Na los, hilf mir auf. Vorsicht! Vorsicht! So. Hast du die Birne zu fassen? Ich hab sie. Dann nimm sie und guck mal, ob da was mit ist. Kann nicht erkennen. Leg sie hin. Ja, leg sie hin. Oh, Idiot. Dein Glück, dass die sowieso schon im Arsch war. Ne. Hat die du jetzt einschraubst, auch die richtigen Folter? Natürlich hat sie die richtigen Folter. Warum sollte sie nicht die richtigen Folter haben? Wenn nicht, brennt sie durch. Brennt durch? Keine Angst, Adeore. Die brennt nicht durch. Schließlich bin ich Fachmann. Na los, geh hin und knipst das Licht an. Scheiße. Pass auf. Die Kuh bewegt sich. Oh. Ist was passiert? Ich glaube, mein Kreuz ist mitten durch. Aber was noch schlimmer ist, die Alte wird bald zurück sein und es ist nicht gemacht als Schaden. Ja, ich hab dich gewarnt, Derry. Ich hab's kommen sehen. Hör auf, sein Zeug zu faseln und hilf mir hoch. Oh, mein Kreuz. Wo ist denn der Stuhl? Was für ein Stuhl? Der mit dem Strick drum, Mensch. Ja, ich glaube, der ist abgeschoben in Richtung Rauchfang. Tatsächlich. Da drin, da steckt er. Na, wir holen ihn gleich retour. Gott. Terry! Terry, was ist das? Ein Erdbeben? Nein! Die Kuh zieht an dem Strick und der Strick ist an dem Stuhl und der Stuhl klemmt im Rauchfang. Schnell! Wir müssen ihn zurückziehen, sonst stürzt das Haus ein. Schnell! Komm, runter! Gut, an der Strecke. Zieh, Barry! Zieh! Auf! Mir ist was Schweres auf den Kopf gefallen. Das wusste ich doch schon lange. Zieh, Mensch! Ich glaube, das Haus stürzt ein. Ich will lieber, dass wir hier rauskommen. Ich lass jetzt den Strick los. Barry! Oh! Deckenfalten! Lebst du noch? Barry? Ich weiß nicht genau. Wo steckst du? Ich bin eingeklemmt. Ich auch. Jetzt müssen wir warten, bis die Alte kommt. Aber mir wäre lieber, sie wird nicht so bald kommen. Was ist denn hier passiert? Derry, wo bist du? Hörst du mich, Derry? Was brüllst du hier rum? Siehst du nicht, dass du fast auf meiner Nase stehst? Wo steckst du? Hier. Mensch, ich bin eingeklemmt. Hilfe! Ah, da ist ja auch der andere Blödian. Na, jetzt ist mir alles klar. Alles klar, alles klar. Nichts ist dir klar. Du selber hast nämlich Schuld an dem Schlamassel, dass wir jetzt kein Dach mehr haben über dem Kopf. Aber da hört sich doch alles auf. Ich soll... Was musst du auch gehen und die Wiese mähen? Und mir die ganze Hausarbeit überlassen, wo du genau wusstest, dass ich sowas noch nie gemacht habe und du dir ausrechnen konntest, was passiert. Du selbst hast mich auf die Wiese gejagt. Jetzt willst du mir wohl die Schuld geben. Natürlich bist du schuld. Warum lässt du mich nicht tun, was im Haus zu tun ist? Nun hab ich dich tun lassen und nun steh ich vorm Trümmer. Panorama. Das seht ihr wieder mal ähnlich, dass du mir solche Sachen unterstellst. Trümmerpanorama. Ich hab doch bloß gemacht, was du gesagt hast. Die Hausarbeit machen wollen, mit aller Gewalt die Hausarbeit machen wollen, weil gesagt, du ein Faulkerl bist. Ich soll die Hausarbeit machen. Ja, und mich ausgejagt, die Wiese mit. Und dann nun hab ich sie gemacht. Und nun ist das Haus kaputt. Ja, das warst du. Sie hörten Das Ende vom Anfang. Hörspiel in kopfbezogener Stereophonie nach dem gleichnamigen Theaterstück von Sean O'Casey. Texteinrichtung Karl E. Horbol. Übersetzung Mike Hamburger und Adolf Dresen. Dramaturgie Ulrich Griebel. Musik Rainer Bredemeier. Es spielten Derry Beryl, Günther Naumann. Barry Derryl, Jürgen Holz. Lissy Beryl, Käthe Reichen. Kunstkopf-Stereophone Realisation Jürgen Meinl. Schnitt Gabriela Neumann. Regieassistenz Heide Brandt. Einrichtung für kopfbezogene Stereophonie Horst Liebach und Jürgen Meinl. Regie Horst Liebach. Eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1983.